Von den Wohltaten, sechstes Buch, 1-6. 1. Manche Fragen, mein allerbester Liberales, stellt man nur auf, um dem Verstande etwas zu tun zu geben, und es kommen die Fälle im Leben selbst niemals vor. Manches aber macht, indem man darüber nachdenkt, schon Vergnügen, aber es gewährt doch zugleich Vorteil, die Sache durchdacht zu haben. Ich lege dir einmal alles vor. Du kannst dann nach deinem Ermessen entweder verlangen, dass es durchgeführt werde, oder es dir bloß zur Übersicht anführen lassen. Entscheidest du auch, dass ich über dies oder jenes hinweg gehen soll, so ist dasselbe doch nicht ganz umsonst. Denn wenn man auch etwas nicht gerade zu studieren nötig hat, so ist's doch nicht ohne Nutzen, Kenntnis davon zu nehmen. Ich harre daher deines Winkes. Je nachdem dieser mir gebietet, werde ich das eine länger festhalten, das andere aber gehen lassen und kurzen Prozess damit machen. 2. Man hat die Frage aufgeworfen, ob eine Wohltat entrissen werden könne. Manche sagen, das sei nicht möglich, sie sei ja keine Sache, sondern eine Handlung. So ist ja etwas anderes das Geschenk, etwas anderes das Schenken selbst. Etwas anderes die Person, die zu Schiffe ist, etwas anderes die Schifffahrt. Und wenn schon der Kranke nicht gedacht werden kann ohne die Krankheit, so ist der Kranke und die Krankheit doch nicht dasselbe. So ist etwas anderes die wohltätige Handlung selbst, etwas anderes das, was durch diese irgendeinem von uns zukommt. Jene als etwas Unkörperliches kann nicht null und nichtig gemacht werden. Das Materielle aber von ihr wird da und dorthin geschleudert und verändert seinen Besitzer. Wenn du mir daher auch dieses nimmst, so kann doch selbst die Natur den Umstand nicht rückgängig machen, dass sie mir's gegeben hat. Aufhören kann sie mit ihren Wohltaten, sie vertilgen nicht. Wenn einer stirbt, so hat er eben doch gelebt. Wenn einer die Augen verloren hat, so hat er eben doch einmal gesehen. Es kann dahin kommen, dass etwas, das uns zukam, nicht mehr ist, nicht aber, dass es nie war. Dass es aber war, das ist ein Teil der Wohltat, und zwar der unverlierbarste. Das kommt wohl vor, dass uns der weitere Gebrauch einer Wohltat nicht gestattet ist, damit aber ist die Wohltat selbst nicht außer Wirklichkeit gesetzt. Und wenn die Natur all ihrer Macht aufbietet, so kann sie doch nicht sich selbst rückgängig machen. Entrissen werden kann mir Haus und Geld und Sklave und was sonst an dem Namen der Wohltat teilhat. Sie selbst ist fest und unverrückbar. Keine Gewalt kann machen, dass nicht der eine gegeben, der andere empfangen hat. 3. Ein herrliches Werk, dünkt mir's, wenn bei dem Dichter Rabirius in dem Augenblicke, da er sein Glück weichen und sich nichts übrig gelassen sieht, als das Recht, sich den Tod zu geben, und auch das nur, wenn er rasch zugreift, Marcus Antonius ausruft, »Das ist noch mein«, was ich andern gab. O, wie viel konnte er haben, wenn er gewollt hätte? Ja, das ist ein sicherer Reichtum, der in allem Unbestande menschlichen Geschickes immer derselbe bleibt und je größer er ist, umso weniger Neid findet. Was kargst du denn, als ob es dein wäre? Du bist nur Verwalter. Alles das, was euch in Aufgeblasenheit und übermenschlichem Hochmut eure Hinfälligkeit aus dem Auge zu verlieren zwingt, was ihr, die Waffen in der Hand hinter Schloss und Riegel verwahrt, wofür ihr räuberisch fremdes Blut vergossen und das eurige opfert, weshalb ihr Flotten ausführt, die das Meer blutrot färben, weshalb ihr Städte zertrümmert, ohne zu wissen, was für Geschosse gegen seine Widersacher das Geschick in Bereitschaft hält, weshalb ihr so manchmal die Bande der Verwandtschaft, der Freundschaft und der Amtsgenossenschaft zerrissen und durch den Streit von zwei Menschen den Erdkreis erschüttert habt. Das alles ist nicht euer. Es gilt nur wie ein anvertraut Gut, das heute dem, morgen jenem Herrn zufallen kann, in dessen Besitz sich entweder ein Feind oder ein Nachfolger feindlichen Sinnes setzen wird. Willst du wissen, wie du solches zu deinem Eigentume machen kannst? Schenke es weg. Lass dir also dein Eigentum am Herzen liegen und mache dir dessen Besitz zuverlässig und unanfechtbar, indem du ihm mehr Würde und mehr Festigkeit zugleich gibst. Auf dem, vor dem du so viel Achtung hast, wodurch du dich reich und mächtig wähnst, solange du es besitzest, lastet nur ein gemeiner Name. Es ist eben ein Haus, es ist ein Sklave, es ist Geld. Wenn du es hingeschenkt hast, ist's eine Wohltat. 4. Du gibst zu, wendet man ein, dass wir in manchen Fällen für eine Wohltat dem, von welchem wir sie empfangen, nicht zu Dank verpflichtet seien. Folglich muß sie uns ja entrissen worden sein. Es gibt mancherlei Umstände, unter denen wir für eine Wohltat verbindlich zu sein aufhören, nicht weil sie uns genommen, sondern weil sie uns verdorben worden ist. Es hat einer, da ich in Anklagestand versetzt war, meine Verteidigung übernommen, aber er hat mein Weib gewaltsam entehrt. Genommen hat er mir seine Wohltat nicht, aber dadurch, dass er ihr eine ebenso große Beleidigung entgegensetzte, bin ich meiner Schuld quitt. Und wenn die Beleidigung größer ist als der früher geleistete Dienst, so ist nicht nur der Dank erloschen, sondern ich darf auch Rache und Klage üben, wenn bei Vergleichung der Wohltat das Unrecht vorschlägt. In solchem Falle wird die Wohltat auch nicht genommen, aber sie steht zurück. Ja, sind nicht manche Väter so hart und so verworfen, dass dieselbe zu verabscheuen und zu verleugnen weder gegen menschliche noch göttliche Gesetze ist? Haben denn etwa solche genommen, was sie gegeben hatten? Keineswegs, aber die unväterliche Gesinnung der spätern Zeiten hat alles Empfehlende der früher erwiesenen Liebesdienste aufgehoben. Nicht wird dadurch die Wohltat aufgehoben, aber das, was für die Wohltat Liebe erzeugt, und die Folge ist, nicht, dass ich aus dem Besitz, aber dass ich aus der Schuld komme. Es ist so, wie wenn mir einer Geld geliehen hat, aber dafür mein Haus angezündet. Das Darleihen ist durch den Schaden ersetzt, und ohne dass ich ihm heimgegeben, bin ich doch sein Schuldner nicht mehr. Gerade so setzt mich derjenige, der sich in einiger Hinsicht wohlwollend und freigebig, nachher aber vielfältig übermütig, beleidigend, grausam gegen mich benommen hat, in ein solches Verhältnis mit sich, dass ich ebenso frei von Verbindlichkeit gegen ihn bin, als ob ich nichts empfangen hätte. Er hat seiner Wohltätigkeit selbst Abbruch getan. Wenn einer seines Pflanzers Saaten zernichtet und dessen Baumpflanzungen niederhaut, so hat er an denselben, wenn schon der Kontrakt feststeht, keine Ansprüche mehr. Nicht als hätte er das Vertragsmäßige empfangen, aber er hat ja selbst gemacht, dass er's nicht empfangen konnte. So steht oft dem Schuldner gegenüber der Gläubiger als schuldig da, wenn er unter einem andern Titel sich mehr zueignete, als er des Darleihens wegen anzusprechen hat. Nicht nur zwischen Gläubiger und Schuldner sitzt einer zu Gericht, der da sagt, du hast Geld hergeliehen, wie aber, du hast dem andern sein Vieh weggetrieben, du hast seinen Sklaven getötet, du hast einen Acker inne, den du nicht durch Kauf an dich gebracht hast. Wenn man Abrechnung hält, so musst du als Schuldner weggehen, wenn du schon als Gläubiger gekommen bist. Auch zwischen Wohltaten und Beeinträchtigungen vergleicht man die Rechnungen. Ja, oft bleibt die Wohltat, aber die Dankespflicht nicht, wenn es den Geber etwa nachher reut. Wenn er erklärt, er sei zu bedauern, dass er gegeben habe, wenn er, während er gab, Seufzer ausgestoßen und die Stirne umwölkt und es angesehen hat, nicht als ob er etwas schenke, sondern als ob er's hinauswerfe, wenn er sich selbst zu lieb oder wenigstens nicht mir zu lieb gegeben hat, wenn er nicht abließ zu pochen, zu prahlen, überall damit groß zu tun und seine Gabe zu verbittern. Es bleibt freilich Wohltat, obwohl man nichts zu danken hat, gleichwie ein Gläubiger manchmal Geldsummen, die ihm nicht rechtlich zugesprochen werden, zwar gut hat, aber nicht eintreiben darf. 5. Du hast eine Wohltat erwiesen, später eine Beleidigung. Da gebührt dir für die Wohltat Dank, für die Beleidigung Rache. In solchem Falle bin ich keinen Dank schuldig, der andere aber mir auch keine Strafe. Es macht einer den andern frei. Wenn wir sagen, ich habe einem seine Wohltat wieder heimgegeben, so meinen wir damit nicht, wir haben ihm diejenige wiedergegeben, die wir empfangen hatten, sondern eine andere an jener Stadt. Heimgeben heißt etwas für etwas geben. Natürlich, weil beim Bezahlen überhaupt nicht das Nämliche gegeben wird, sondern etwas, das eben so viel ist. Man sagt auch, wir haben Geld heimgegeben, wenn wir schon Geldmünzen statt Silbermünzen ausbezahlt haben. Ja, wenn sogar keinerlei Münze dabei vorkam, sondern die Zahlung durch Anweisung und mündliche Übertragung geleistet worden ist. Es kommt mir vor, du denkest, ich mache mir da vergebliche Mühe. Wozu soll es dir denn helfen, zu wissen, ob das, was man nicht schuldig ist, bleibe? Dergleichen spitzfündige Nichtigkeiten seien eine Sache für die Rechtsgelehrten, welche sagen, man könne sich eine Erbschaft nicht aneignen, sondern das, was in der Erbschaft sei, als ob ein Unterschied wäre zwischen Erbschaft und dem, was man erbt. Bring mich lieber über das Wesentlichere ins Klare, wenn eine und dieselbe Person mir eine Wohltat und nachher ein Unrecht angetan hat, ob ich auf der einen Seite ihm die Wohltat zu erstatten verpflichtet bin, auf der andern nichtsdestoweniger gegen ihn auftreten soll und gleichsam in einer gedoppelten Persönlichkeit geschieden ihm gegenüberstehen, oder ob ich eins zum andern werfen und die Sache gehen lassen soll, so daß sich Wohltat und Beleidigung wechselsweise aufheben. So wenigstens sehe ich, daß man es im gemeinen Leben zu halten pflegt, es hier zu Lande vor Gericht gehalten wird. Was in eurer Philosophenschule rechtens ist, da sehet ihr zu. Die Handlungen werden geschieden, und über das Nämliche, was wir klaghaft anbringen, wird gegen uns als Beklagte verfahren. Man wirft die Klagen nicht untereinander, sondern wenn einer bei mir Geld niedergelegt, nachher aber einen Diebstahl an mir begangen hat, so belange ich ihn wegen des Diebstahls, er aber mich wegen des bei mir Niedergelegten. 6. Die Fälle, die du da vorgetragen hast, mein Liberalis, lassen sich unter bestimmte Gesetze bringen, an die man sich notwendig halten muß. Man darf die Gesetze nicht miteinander zusammenwerfen. Eins wie das andere geht seinen eigenen Gang. Für anvertrautes Gut findet ebenso ein eigener Rechtsweg statt wie in Beziehung auf Diebstahl. Das Wohltun aber ist keinem Gesetz unterworfen, da darf ich selbst entscheiden. Ich darf vergleichen gegeneinander, wie viel mir einer Nutzen gebracht oder wie viel er mir geschadet hat. Dann steht mir der Ausspruch zu, ob er mir mehr schuldig ist oder ich ihm. In Beziehung auf die Gesetze steht nichts bei uns. Da müssen wir gehen, wie wir geführt werden. Bei Wohltaten habe ich völlige Machtvollkommenheit. Ich bin es also, der darüber entscheidet. Ich mache keine Absonderung und Trennung, sondern ich unterwerfe die Beleidigungen und die Wohltaten einem und demselben Richter. Wäre es anders, so würdest du ja verlangen, ich soll zu gleicher Zeit lieben und hassen, klagen und danken. Das ist meiner Natur nicht möglich. Vielmehr muß ich durch gegenseitige Vergleichung der Wohltat und der Beleidigung erkennen, ob ich nicht noch Überschuss habe, sowie wenn jemand über meine Schrift her andere Zeilen schreibt, die erste Schrift nicht weggenommen, wohl aber verdeckt wird. So lässt eine darüber herkommende Beleidigung die Wohltat nicht an den Tag kommen.